Ui, Benji, du gehörst also auch zu diesem kriminellen Pack. Ey, hör mal zu. Ich rauch mein Ganja den ganzen Tag. Ganz egal, wer auch immer was dagegen sagt. Rauche so lange, bis ich selbst nicht mehr mag. Tu jemandem was und werde trotzdem angeklagt. No, ich rauch mein Ganja den ganzen Tag. Ganz egal, wer auch immer was dagegen sagt. Rauche so lange, bis ich selbst nicht mehr mag. Ganja muss legal sein, wenn man mich fragt. Wie viele Leute rauchen, was glaubst du? Sag nicht nur ein paar, denn du zählst selbst schon dazu. Bloß mir und Karl Moik macht das schon ein Trio. Die Menschen rauchen schon seit langem vor Königsalung. Egal ob Jugendlicher, Skater oder S-Klasse Loser. Ob Pokalgewinner oder hoffnungsloser Loser. Die Menschheit raucht Gras, quer durch die Bank. Wir sind nicht alle kriminell und schon gar nicht alle krank. Ich rauch mein Ganja den ganzen Tag, ganz egal. Egal wer auch immer was dagegen sagt, brauche so lange, bis ich selbst nicht mehr mag. Tu niemandem was und werde trotzdem angeklagt. Oh, ich rauch mein Ganja den ganzen Tag. Ganz egal wer auch immer was dagegen sagt, brauche so lange, bis ich selbst nicht mehr mag. Ganja muss legal sein, wenn man mich fragt. Ich mal Tabak und nochmal ein Plättchen. Ja, genau an diesem lauschigen Plätzchen. Ja, da rauchen wir jetzt erstmal ein Tütchen. Ich hab auch noch ein paar gute Blütchen. Wieso lässt man uns nicht einfach im Ruhe? Mit Rauchern hat man doch nie Ärger. Wir chillen und trippen nie auf Pillen. No, no, sind Denker und keine Berserker. Wieso gibt's Alkohol im Supermarkt und dann ja nur illegal beim Dealer? So passiert, so definiert, boy, ist doch Quark. Gib mir das Video und behalt dein Tequila. Ich rauch mein Ganja den ganzen Tag. Ganz egal, wer auch immer was dagegen sagt. Brauche so lange, bis ich selbst nicht mehr mag. Tu niemandem was und werde trotzdem angeklagt. Ich rauch mein Ganja den ganzen Tag. Ganz egal, wer auch immer was dagegen sagt. Brauche so lange, bis ich selbst nicht mehr mag. Ganja muss legal sein, wenn man mich fragt. Ein kurzer, verachtender, verständnisloser Blick. Du denkst, ich bin ein Junkie und ich geb mir grad nen Kick. Doch wenn ich meinen Spliff zieh, bin ich ich und bleib fit. Komm, wir tanzen um die Wette und wenn du kannst, kommst du mit. Deutsche Bauern rauchen schon vor hunderten von Jahren Pflanzen in Clusterhäckerweise auf ihrer Farm. Und heute schlägt man mir wegen einem Tütchen Alarm. Mann, ich bin nicht kriminell, schade keinen, bin zahm. Ich hab schon Leute rauchen sehen, wo ich selbst kaum glauben konnte. Staatsanwälte, Polizisten, Sportler und Doktor. Man kann durch alle Altersklassen gehen und durch alle Orte in die City oder Uni oder die Heime von Senioren. Ganja ist nicht gefährlich und tut niemandem weh. Es macht dich auch nicht herrlich wie des Teufels weißer Schnee. Schade keiner Seele und der Welt schon gar nicht. Okay, mit Ganja wird man höchstens herrlich und so ruhig wie die See. Ich rauch mein Ganja den ganzen Tag. Ganz egal, wer auch immer was dagegen sagt. Brauche so lange, bis ich selbst nicht mehr mag. Tu niemandem was und werde trotzdem angeklagt. Oh, ich rauch mein Ganja den ganzen Tag. Ganz egal, wer auch immer was dagegen sagt. Brauche so lange, bis ich selbst nicht mehr mag. Ganja muss legal sein, wenn man mich fragt.